gehen. Wir haben ja kurz vor der Pause ein gewisses Plateau erreicht, aber ich finde, wir sind noch nicht ganz durch. Wir müssen uns, wenn wir eine zeitgemäße Analyse unserer Möglichkeiten erarbeiten wollen, auch mit den Theorien und den Diskussionen, die parallel dazu in der Gesellschaft im Gange sind, beschäftigen. Die werden zum Teil gegen uns instrumentalisiert, zum Teil für die Fortschreibung des Kapitals verwandt, zum Teil bieten sie eigene Welterklärungen an. Was ist mit Informationstheorie, beispielsweise Evolutionstheorie, Systemtheorie, Komplexitäten, Technikphilosophie und dann auch im Rahmen unserer Erkenntnisse müsste man analytisch durcharbeiten und nutzbar machen, wie ist die Diskussion über Ökologie, da gibt es ja auch verschiedene Stränge. Dann, was ist mit der neuen sozialen Bewegung, Zapatisten und was es da gibt unter anderem, wo gibt es da Berührungspunkte, wo mögliche Konvergenzen, wo kann man da Bundesgenossen finden? Und ja, im Rahmen dessen, was wir kurz vor der Pause, den Standard, den wir uns da erarbeitet haben, wie kann man das mit einbeziehen? Das wollte ich noch dazu sagen. Das kann man nicht in einem Mal machen, vielleicht müsste man da Folgeveranstaltungen ein oder zwei noch machen. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir uns im Kreis Wege aus dem Kapitalismus regelmäßig treffen, alle 14 Tage. Und wer Interesse hat, kann da natürlich gerne hinkommen. Und wir, du hast quasi einen Vorschlag für ein Arbeitsprogramm gemacht. Wir entscheiden dann immer selber in der Gruppe, was uns interessiert und welches dieser Themen wir bearbeiten wollen und woraus wir dann eine Veranstaltung machen. Also es wird das geben, was wir tun. Das andere wird es nicht geben. Ich hätte noch eine Antwort. Ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass wir noch 20 Minuten haben, dann ist 5 Uhr. Vielleicht können wir irgendwie, ich weiß nicht, sowas wie eine Schlussrunde oder so machen. Neue Vorschläge noch einbringen zum Abschluss. Finale Antworten. Ich sag mal, du hast gesagt, neue soziale Bewegung, Zapatisten. Vor irgendwie 10 Jahren oder so ist mal in Argentinien das Finanzsystem zusammengebrochen. Da war man mit Zeit Ruhe, da war nichts. Und nach hat sich erst von unten normaler Kapitalismus wieder entwickelt, aus dem, was die Leute in den Köpfen hatten. Und daher kam der Richter dann auch wieder. Also das. Aber in dieser Zwischenzeit, sag ich mal, da wäre ein bisschen was möglich gewesen. Und wenn man dort, also wenn es da eine Linke gegeben hätte, oder eine richtig wie Bewegung, die intellektuell das durchschaut und mit Konzepten und Vorschlägen und mit Art und Weise, wie man also kooperieren kann, ohne Geld oder so, wenn das da gewesen wäre, dann wäre das ein Moment, wo man sagt, hey, das hätte für was anderes gereicht vielleicht. Das muss ja nicht Kommunismus gleich heißen, aber auf alle Fälle was Besseres, als es jetzt ist. Also diese Hoffnung ganz konkret hatte auch André Gortz, dass da etwas anderes entsteht, auch jenseits von Wert und Geld und so weiter. Was es konkret gegeben hat und immer noch gibt, in Argentinien sind besetzte Fabriken, und zwar nicht wenige, deren Geschichte aber so verlaufen ist, wie ich schon damals gesagt habe, dass sie geschehen wird, nämlich, dass sie sich am Markt behaupten müssen und letztlich, besetzt oder nicht, in welcher Rechtsform also, die entsprechenden Mechanismen entwickeln mussten, um eben konkurrenzfähig zu sein. Also sie mussten Produktivität anheben, sie konnten nur noch eine entsprechende Anzahl von Leuten beschäftigen. Aber trotzdem hat sich subjektiv für die Leute, also da gibt es auch schöne Filme drüber, hat sich subjektiv für die Leute was geändert. Es war ein Wechsel von einer direkten Knechtschaft unter einem Betriebsboss, der ziemlich willkürlich in Argentinien noch mit halbfeudalen Verhältnissen gesagt hat, wo es lang geht, hin zu einer mehr abstrakten Wirkung der Wertgesetze, worüber sich aber die Leute, zumindest die sie da in dem Film, den ich mal gesehen habe, interviewt haben, worüber die sich schon auch bewusst waren. Aber auch ein bisschen resignierend bewusst haben, als sie festgestellt haben, naja, das ist zwar schon anders, als unter einem Chef zu arbeiten, unter einem Besitzer einer Fabrik, der auch nur selten vorbeikommt und dann immer nur was weiß ich, Arbeitsplätze streicht oder sonst was macht. Aber letztlich müssen wir jetzt selber dafür sorgen, dass wir nicht zu viele Beschäftigte sind und dass unsere Produkte am Markt verkauft werden können. Und die Situation ist sehr hart und wir sind immer noch am Existenzminimum, aber wir können selber darüber entscheiden. Würde mich eine realistische, aber wie am Beginn diese Vorstellung bei den Leuten gewachsen ist. Ich stelle mir vor, reine Spekulation, dass unter den eher linken Gewerkschaftern solche Modelle vorhanden waren, dass man wir unseren Betrieb eben haben und arbeiten, wie sich die Jugoslawien eben selbst verwaltet und so. Genau. Wenn aber in einer größeren Breite andere Vorstellungen in Argentinien entstehen, bei den Intellektuellen im Staat überall da wären, die man einfach nur aus der Tasche zieht, die glaubhaft sind, die durchdacht sind, ich meine, dann hätte auch mehr daraus werden können. Also das ist davon abhängig, welche Konzepte bereits in der Tasche stecken, was man denn probiert. Und wenn die Konzepte nur da waren, probieren die eben nur Betriebsgesetzungen. Mehr war da eigentlich drin. Also zu der Entwicklung, was tut sich jetzt eigentlich, was ich da spannend finde, ist, dass eben diese Keimformbewegungen, die wir jetzt immer erwähnt haben als Beispiel, also dass sich das jetzt zudem doch von der Software auch in den Bereich der Hardware ausweitet. Zumindest erstmal, was sozusagen der Softwareanteil der Hardware ist, in Anführungszeichen, nämlich sowas wie die Baupläne und Ähnliches. Und Stefan, dass die eben frei gemeinsam entwickelt werden, geteilt werden, das reicht natürlich noch nicht, weil wenn man nur den Bauplan hat, hat man immer noch nicht die Dinge selbst. Aber Herr Stefan meinte vorher schon, naja, das Entscheidende ist doch eigentlich die Produktionsmittel und wir haben keine Produktionsmittel mit einigen Ausnahmen wie Computern, die man sich zumindest viele Leute leisten können, auch wenn wir sie nicht selber produzieren können. Und da ist, glaube ich, in diesem Bereich der freien Hardware, des freien Designs gerade so das Spannende, was tut sich da im Bereich der Produktionsmittelproduktion. Und da tut sich nämlich einiges, also von so selbst gebaut. Und da gibt es so eine ganze Hobbyisten-Szene, aber freie Software war am Anfang war auch so eine Hobbyisten-Szene, die dann später seriöser und anspruchsvoller geworden ist, dass eben Leute so Maschinen bauen, CNC-Maschinen, also computergesteuerte Maschinen, die zur Produktion, verschiedenen Produktionsprozessen zum Schneiden von Holz, zum Arbeiten von Plastik und so weiter eingesetzt wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache, weil es eben um die Wiederaneignung der Produktionsprozesse geht, dass Produktion nicht stattfinden kann ohne Kapital und dann nicht mehr für den Zweck der Kapitalverwertung, wie das mit freier Software möglich ist, dass Leute freie Software schreiben, weil sie es einfach machen können. Sie brauchen dafür kein großes Kapital. Und sie brauchen dafür gar kein Kapital, sondern sie brauchen den Zugang zu den Produktionsmitteln und das haben halt viele Leute. Und das sozusagen diese Bewegung auszuweiten, dadurch in diesen Produktionsprozessen einbringen, irgendwie gucken, was passiert, wie kann man es unterstützen und so weiter. Also in diese Produktionsmittelproduktion, das ist, glaube ich, ein entscheidender Schritt für die Zukunft. Welche Rolle könnte diese Rechtsform der Lizenz spielen? Vor einer Pause drüber diskutiert. Man könnte sich jetzt vorstellen, freie Gentechniker, die jetzt also Gene und der GPL stellen, die dann also nie wieder von jemandem patentiert werden können, oder auch öffentlichen Grund und Boden, ein See unter der öffentlichen Lizenz stellen, man kauft den frei, dann ist der für immer und ewig, also nicht mehr verkaufbar oder sowas. Also diese Rechtsform, gibt es da auch Ideen, dass man darüber nachdenkt, dass man diese Rechtsform ausnutzt, um Kapitalismus zu enteignen? Also es gibt so eine Ansätze, aber im Bereich stofflicher Güter ist es viel schwieriger, weil dort eben die Güter verbraucht werden. Es ist nicht so, bei den nicht stofflichen Gütern hast du halt den Vorteil, die kannst du beliebig kopieren und damit kopiert sich auch die Lizenz mit, die allerdings, muss man ja auch nochmal klar betonen, nur deswegen existieren kann, weil es das Urheberrecht gibt. Also auch das Copyleft, was erlaubt, was sozusagen für die Freiheit der Produkte sorgt nur deswegen dafür, weil es das Copyright gibt. Und das Copyright ist von der Idee her ja ein Ausschlussrecht. Ne? Es soll dich ja davon fernhalten, dass du es benutzt. Das ist ein individuelles, zugewiesenes Recht, nur das wird dann halt umgekehrt benutzt, indem du einfach allen erlaubst, es dann zu benutzen. Ne? Und das ist dann das Copyleft-Prinzip, wenn es dann auch noch sich vererbt, diese Lizenz. Dieses Copyleft-Prinzip ist auch selber für sich ambivalent zu beurteilen, weil nämlich weil es eben an Copyright, mit dem Copyright verbunden ist. Das heißt, für bestimmte Länder bedeutet die Einführung des Copyleft, mal ganz zugespitzt formuliert, dass das Copyright erstmal eingeführt wird. Also es gibt immer noch Regionen in der Welt, wo es noch kein durchgesetztes IP-Recht gibt, also Intellectual Property oder geistiges Eigentum in Anführungsstrichen auf Deutsch. Das heißt, wo zwar formal irgendwelche Gesetze existieren, aber in der Alltagspraxis sich die Leute nicht dran halten und einfach kopieren, was dann bei uns als sogenannte Raubkopien gebrandmarkt wird oder Plagiate oder sowas. In vielen Ländern ist es aber sozusagen Teil der akzeptierten Kultur, vorhandene Dinge, die ein Meister in Anführungsstrichen geschaffen hat, nachzumachen. Also es ist eher erstrebenswert, dem Meister nachzueifern und so gut zu werden wie der Meister. Beispielsweise in Asien ist es weit verbreitet. Ich war in Vietnam, da konnte man sowas beobachten. Beispielsweise beim Herstellen von Bildern oder so, da konntest du natürlich die gesamte Palette von Frida Kahlo bis zu, was weiß ich, den ganzen berühmten Malern, konntest du da alles kaufen, die ganzen Bilder. Natürlich nachgemachte. Aber sowas ist erstrebenswert, dem Meister oder der Meisterin nachzueifern. Und vor dem Hintergrund bedeutet natürlich sowas wie Copyleft einzuführen oder Creative Commons, also solche Lizenzen, die für die Freiheit der Produkte sorgen sollen, bedeutet erstmal, dass das nur funktioniert, wenn erstmal das Copyright durchgesetzt wird. Und das Copyright ist ein Ausschlussrecht. Das heißt, erstmal müssen die Leute massenhaft ausgeschlossen werden von der Nutzung und die Lizenzen müssen ordentlich bezahlt werden und so weiter, um dann wiederum die quasi das Gegenstück wie Copyleft oder so einzuführen. Also in bestimmten Ländern wirkt das sehr ambivalent. Also ich habe das, wir haben das, Christian und ich haben das zum Beispiel aus Indien gehört, dass das dort unterschiedlich beurteilt wird. Und für stoffliche Güter ist das noch komplizierter, weil die sich eben verbrauchen und weil das da nicht so ist, wie man es einfach nehmen kann. Und wir haben Geld auf der Linie. Das andere Problem mit stofflichen Gütern ist, dass sie eben anders als Information nicht durch Urheberrecht, sondern eben durch sowas wie Patente geschützt werden. Also um stoffliche Güter oder ihre Produktionsmethoden herstellen zu können, brauchst du ja nicht ein Patent. Und dann kannst du zwar dieses Patent sozusagen freigeben, sagen, jeder darf es benutzen. Aber das ist halt ein sehr viel teurer Prozess. Während Urheberrecht kriegst du einfach so, also da sozusagen Urheberrecht funktioniert großteils nicht. Also du kannst nicht die Softwarelizenzen so direkt auf diesem Bereich. Das geht schon, aber es geht nur sehr begrenzt, weil bedingt bestimmte Anwendungen dadurch einfach nicht erfasst werden. Also du kannst nicht einfach das Copyleft-Prinzip auf Hardware geben und jeder, der diese Hardware nachbaut, muss aber seine eigenen Änderungen wieder öffentlichen oder so freigeben. Das ist einfach nicht drin, weil das nicht unter das Urheberrecht fällt. Christian, kann man das irgendwo nachlesen? Freie Hardware, wovon du redest? Also wir haben eine Kategorie in unserem Blog, keimform.de, da steht so einiges zu freier Hardware, aber jetzt nicht so, also was für eine Also das größte Compendium, die größte Rubrik, wo das gesammelt ist mit Beispielen und Beschreibungen und so weiter, ist allerdings englischsprachig. Bei der Peer-to-Peer Foundation. P2P Foundation.net. Die haben ein Wiki und haben da irgendwie über 5000 Einträge. Wo sie einerseits die Sachen sammeln, also was es für Beispiele gibt auf der Welt, weltweit machen die das, und auf der anderen Seite so auch theoretische Reflexionen. Allerdings findet man da alles quer durch den Gemüsegarten, also auch die ganzen Ansätze, die ich sehr problematisch fände, wie eben Regiogeld und sowas. Okay. Regiogeld, lokales Geld, Spielgeld, okay. Alternativwährung oder wie auch immer die Bezeichnungen sind. Also es gibt schon auch global eine ziemlich breite Bewegung, die allerdings von ihrem Reflexionsstand nicht auf dem Diskussionsniveau ist, auf dem wir uns zum Beispiel hier bewegen. Und siehst du Tendenzen? Also wenn ich mir zum Beispiel die Piratenpartei gucke, die fallen ja beim ersten Anruf und gleich um und sagen, das muss ja doch alles gegen bezahlen und irgendwie nur anders oder so. Die Piratenpartei und die Leute denken natürlich erstmal ganz natürlicherdings in den gehabten Kategorien. Andere kennen sie einfach schlicht nicht. Und trotzdem gibt es da, wenn man so will, zwei Flügel oder zwei Zugänge. Das eine ist sozusagen der wissenskommunistische Flügel, der eben für die Freiheit der Information steht. Und da ist es auch so, es gibt schon einige Leute, die auch ganz offen dann sagen, ja, sie finden vor allen Dingen den Ansatz des Wissenskommunismus in der Piratenpartei sinnvoll. Ich glaube, das wird auch allgemein geteilt, auch wenn nicht alle den Begriff Wissenskommunismus benutzen würden, aber Freiheit der Information und dass es auch ein Konkurrenzvorteil ist, das glaube ich, werden alle Piraten auch sagen. Sie betonen dann das, was ich vorhin als doppelte Funktionalität versucht habe zu beschreiben, dass es einerseits sozusagen den Kapitalismus nutzen muss und andererseits auch inkompatibel sein muss. Sie betonen halt die Nutzenseite und sagen, ja, ist doch toll, das ist ein Konkurrenzvorteil für unsere Industrie. Wenn eben die Freiheit der Information durchgesetzt ist, dann kann die Produktion billiger werden und dann kann unsere Industrie in Anführungsstrichen auf dem Weltmarkt besser konkurrieren. Ja, also die versuchen dieses Argument sozusagen positiv zu wenden und setzen in dem Sinne auf den Wissenskommunismus als Konkurrenzvorteil in der kapitalistischen Konkurrenz. So, und wenn da so Leute wie ich dann intervenieren werden und sagen, naja, kurz Wissenskommunismus bin ich auch sehr dafür, aber ich bin eher dafür, das dann auch zu einem allgemeinen Kommunismus zu machen und für alle Güter zu machen, ist dann für sie ziemlich schwer verdaulich und irgendwie kommt wahrscheinlich gefühlsmäßig von, weiß ich nicht, Pluto oder so. Von weit her. Zunächst mal. Ich glaube, dass das dem gesellschaftlich durchschnittlichen Bewusstsein ziemlich genau entspricht. Bleibt ja da, Benni, ganz normal im Blog. Denn die nächste Frage, wie finanziert man die Personen, also die Menschen? Also nicht nur die, die in privilegierten Situationen sind als Programmierer, sondern der Aufschrei kommt ja dann eher von den Künstlern, die also überhaupt nicht so privilegiert sind, deren Urheberrecht aber gleichermaßen vom Tisch gefegt werden würde, wenn man sowas durchsetzt. Naja, da ist es wie überall. Bei den Künstlern gibt es auch wiederum zwei große Strömungen. Das sind die einen, die Alten, die vom alten System profitiert haben, die sozusagen unter dem alten Regime des Copyrights ihre Einnahmen generieren konnten. Die verteidigen das. Und dann gibt es sozusagen die neuen, nach vorne drängenden Künstler, die erkannt haben, dass man auch unter den Bedingungen von Creative Commons und Freigabe der eigenen Musikstücke oder was auch immer, dass man da auch seine Einnahmen generieren kann, aber auf eine andere Art und Weise und sich damit neue Märkte erobern, die sind natürlich dann für Creative Commons. Also es gibt einen nicht unbeträchtlichen, ziemlich gewachsenen Bereich von Künstlern, die das ganz offensiv als Konkurrenzvorteil nutzen. Wieder im Sinne der doppelten Funktionalität. Die haben das schlicht erkannt und sagen, wow, das ist meine Chance. Wenn ich mein Buch freigebe und es wird 1 Million Mal runtergeladen, dann kriege ich 10.000 Exemplare verkauft. Vorher, ohne das, kriege ich nur 1.000 Exemplare verkauft. Davon kann ich leben. Ganz schlichte Rechnung. Dass aber nicht alle Künstler oder Schriftsteller in dem Fall 1 Million Mal downgeloadet werden, und die gleiche Aufmerksamkeit und damit den gleichen Absatz von 10.000 Büchern bekommen werden, weil die sich ja untereinander auch Konkurrenz machen. Das sehen die erstmal nicht, sondern die sehen erstmal nur, ich bin sozusagen der Erste oder der Zweite oder noch der Dritte, für den funktioniert das noch, aber für den Tausendsten, Zehntausendsten oder Hunderttausendsten Schriftsteller funktioniert es nämlich nicht mehr. Das ist also ein ganz normales Prinzip des sich gegenseitig Auskonkurrierens. Mit kommunistischen Mitteln. Mit kommunistischen Mitteln. Und genau diese Dialektik sozusagen, mit kommunistischen Mitteln ein Wettbewerbsvorteil im Kapitalismus existieren, das ist genau diese doppelte Funktionalität. Die kann man jetzt als was Finsteres geißeln. Und es gibt auch so eine Theoretiker, die das tun und die das mir zigfach schon um die Ohren gehauen haben, wenn ich das versucht habe, in seiner Ambivalenz zu beschreiben. Ja? Aber das ist nun mal so. Tja, Stefan, wie im Realsozialismus mit kommunistischen Mitteln in der kapitalistischen Konkurrenz. Und von diesen Ambivalenzen, glaube ich, werden wir noch mehr erleben. In immer mehr Bereichen. Und zunächst mal im kulturellen Bereich, weil das eben auch was mit Kopierbarkeit und so zu tun hat. Ich habe ja sonst nichts gesagt, aber ich will jetzt ganz kurz komplimentlos werden an dich, Uli. Herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Nee, wirklich, weil ich hätte es mir selber so nicht durchgelesen. Und also diese Sichtweise einfach mal so kompakt darzustellen, ist für mich so grandios. Vielen Dank nochmal. Das bin ich sehr angenehm überrascht so über die Kultur, wie man so miteinander verfahren ist, auch wenn es manchmal emotional ein bisschen hochging. Und mir ist das eigentlich ganz klar, also wir sind so verschiedene Menschen, die auch zu über verschiedene Wege hierher gekommen sind, dass man erstmal verstehen muss, was hier eigentlich für ein Thema ist und dass wir jetzt erstmal an der Stelle sind. Das ist für mich logisch. Und klar, möchtest du jetzt natürlich gleich hier einen Plan aufstellen, was müssen wir noch reden und so. Das ist ja gerade das Schöne, dass man, nein, es war keine Kritik, finde ich ja gut. Also der Ena sieht jetzt so, du bist vielleicht ein bisschen traurig, dass es nicht weitergeht oder so, wie auch immer. Und das wollte ich hier nur mal kurz erwähnen, dass ich das trotzdem wir erstmal am Anfang stehen, aus meiner Sicht, doch ziemlich gut schaffen.